Ich bin kein Idiot. Wer das sagt, lügt. Man sollte sie alle einsperren und schlagen wie einen Hund. Dann winseln sie und flehen und wollen eine Gnade. Aber so eine Gnade, die ist ja nicht umsonst. Die fällt ja nicht vom Himmel. Da muss man eine Verneigung machen und die Hände falten und sagen, dass das alles eine Lüge ist. Die Umarmung. Hörspiel von Martin Gülich nach seinem gleichnamigen Roman. Ich bin kein Idiot. Ich lasse sie reden. Ich höre weg. Ich lasse mir nichts anmerken. Ich merke gar nichts davon. Ich habe eine Haut aus dickem Leder. Da kann man reinstechen und es tut sich nichts. Ein kleiner Pieks, das ist schon alles. Nein, ich bin kein Idiot. Kein Idiot. Ich bin kein Idiot. Walter sagt keine solchen Sachen. Manchmal lacht er über mich. Aber wo wir doch Freunde sind, will ich ihm das nicht übel nehmen. Walter hat auch eine dicke Haut. Eine sehr dicke Haut. Beim Gehen schwabbelt alles ein bisschen. Dann lache ich. Und Walter ist mir nicht böse. Nee, natürlich nicht. Ja, wie auch? Ja, muss ja nur mal sehen, wie so einer rumläuft. Ist ja nicht so, dass ich sonst, also mit einem wie Dolph, nee, so einen gibt's ja nur einmal. Also bei mir, ne? Nur einmal. Sonst alles normal. Dr. Sander sagt, man muss die Toten vorsichtig behandeln. Jeder Tote ist zerbrechlich, wie ein Mensch. Da kann man nicht einfach wild drauf losschneiden, nur weil man denkt, der ist ja tot, der spürt ja nichts mehr. Dr. Sander hat Achtung vor den Toten. Natürlich muss er manchmal auch grob sein. Wenn er mit der Knochenschere die Rippen aufschneidet und das Brustbein herausnimmt, also das ist schon nichts für schwache Nerven. Da kracht es und Dr. Sander steht der Schweiß auf der Stirn. Aber wenn der Brustkorb erst einmal offen ist, ist er wieder vorsichtig. Mit feinen Schnitten schneidet er die Organe aus dem Bauch und nimmt sie unter die Lupe. Wenn er dann so da sitzt mit seiner Pinzette und seinen kleinen Messerchen, da denke ich an meine Falter und Käfer und wie ich so da sitze und sie unter die Lupe nehme. Dann sind wir uns ähnlich. Und Dr. Sander ist nicht der Doktor und ich nicht sein Gehilfe. Ja klar stinkt er. Tote stinken nun mal. Ist doch klar, dass er da auch was abkriegt. Aber dass die Frauen deshalb nicht, also nee, also nur deshalb, so glaube ich nicht. Hat einfach keinen Schlag, sowas gibt's. Die ausgebeulte Korthose, die ewig ausgebeulte Korthose. Ehrlich, ich glaube, Dolph hat nur die eine. Einmal in der Woche gehe ich ins Hallenbad zum Duschen. An meinem kleinen Waschbecken kann man sich ja gar nicht richtig einseifen. Und hinterher abspülen erst recht nicht. Im Hallenbad springe ich nach dem Duschen immer noch kurz ins Becken. Mit einem Kopfsprung. Oder einer Bombe vom 3-Meter-Brett. Dann pfeift der Bademeister und schimpft mich einen Rüpel. So wie alle anderen auch, die sich nicht an die Regeln halten. Einen Rüpel und nicht einen stinkenden Idioten. Manchmal schwimme ich den jungen Frauen hinterher. Aber sobald ich auf Riechnähe an sie herankomme, wenden sie sich von mir ab und schwimmen hastig zum Beckenrand. Dann sehe ich sie keine 5 Meter entfernt in ihrem nassen Bikini davonlaufen, und stelle mir vor, wie es wäre, sie auszuziehen, ohne dass sie tot sind und blass und der Körper starr wie eine Schaufensterpuppe, wie wir dann zur Sache kommen und ich sie danach wasche mit Schwamm und Seife, ohne dass ihr ein Reißverschluss vom Hals bis über den Bauchnabel geht. Und wenn ich dann die Nacht über bei ihr liege, dann rieche ich nach ihrer Haut, nach ihrem Parfüm, nach ihren Haaren. Und die Frauen im Schwimmbecken müssen nicht mehr mit hastigen Zügen vom Meerreis ausnehmen. Ja, zur Sache kommen. Kann sein, ja. Kommt von mir. Ja, manchmal muss man ihm schon ein bisschen helfen. Ne? Auf die Sprünge helfen. Hat ja nicht mehr als seine Heftchen zerfleddert, wie beim Wichsfest im Ferienlager. Mein Mann hat ja immer gesagt, das geht mich nichts an. Aber wie, frag ich Sie, soll einen sowas nichts angehen? Überall die Bilder an den Wänden. Schämen muss man sich, sowas im Haus zu haben. Und dann das ganze Krabbelvieh. Kästen voll mit Käfern, Faltern und all so ein Zeug. Wenn ich in sein Zimmer gegangen bin, hat's mich regelrecht gegruselt. Ja, geh halt nicht rein, hat mein Mann gesagt. Hast ja nichts zu suchen drin. Geh halt nicht rein. Hauptsache, er zahlt seine Miete. Und ja, das hat er getan. Immerhin. Pünktlich sogar. Da kann man nicht meckern. Das größte Rätsel bleibt mir Dr. Sander. Schließlich hat auch er den ganzen Tag mit Leichen zu tun. Er schneidet sie auf, beugt sich über sie, reißt ein Loch in ihre Leiber. Trotzdem hat er eine Frau. Ihr Bild steht auf dem Schreibtisch in seinem Büro. Manchmal, wenn er früher geht, schleiche ich hinüber und schaue sie an. Sie ist blond und schön und lächelt, als ob alles Glück der Welt auf ihrer Seite wäre. Und das, obwohl sie einen Mann hat, der nach Leichen stinkt. Von ihr erzählen tut Dr. Sander nie. Und das, obwohl sie so schön ist. Da ist er anders als Walter, der mir von jeder seiner Eroberungen erzählt. Aber Walter ist ein Angeber. Und Dr. Sander ist ein feiner Mann. Und wenn ich sein möchte wie irgendeiner, dann möchte ich sein wie Dr. Sander. Was soll ich sagen? Fleißig. Ja, sicher. Vorsichtig, ja. Zuverlässig, auch. Nicht der Hellste, aber um eine Leber zu wiegen oder eine Schale zu halten, muss man ja nicht studiert haben. Natürlich ist das kein schöner Moment. Aber was soll ich machen? Man kann die Tiere ja nicht qualvoll verhungern lassen. Wenigstens ist alles schnell vorbei. Ein paar Minuten im Glas und der Tod ist gekommen. Es gibt keinen Kampf. Alles ist ganz friedlich. 5 Minuten. Und dann noch eine halbe zur Sicherheit. Dann drehe ich mich um, öffne das Glas und hole sie mit meiner Pinzette heraus. Man muss vorsichtig sein. Noch vorsichtiger, wie wenn sie lebendig sind. Eine falsche Bewegung und du hast einem Admiral den Flügel abgerissen. Da muss man vorsichtig sein. Besonders beim Spannen der Flügel und beim Richten der Beinchen. Das kann nicht jeder. Da muss man ein Händchen haben. Da darf man kein Idiot sein. Er war mir immer recht, der Dolph. Und wenn er nicht meinen Kindern Angst gemacht hätte, er wäre ganz sicher auch jetzt noch bei mir. Aber bei den Kindern verstehe ich keinen Spaß. Da kann mir einer 100-mal versichern, dass das alles nur ein Zufall war. Das Gift habe ich in einer kleinen Spritzflasche. Dr. Sander hat sie mir gegeben. Hier, hat er gesagt. Aber seien Sie vorsichtig damit. 5 Tropfen genügen. Trotzdem nehme ich 10. Zur Sicherheit. Nicht, dass das noch einmal passiert. Ein Nachtfalter, dem auf der Insektennadel noch einmal das Leben in die Glieder fährt. Der brummt wie ein Schwarm Hornissen. Der wegfliegen will und nicht von der Stelle kommt, weil ihm doch die Nadel im Rücken steckt. 10 Tropfen, damit das nicht noch einmal passiert. Ein Falter, der auf der Nadel zu fliegen anfängt, also das ist, als ob es sich ein Toter noch einmal anders überlegt und auf dem Untersuchungstisch anfängt, mit den Armen zu zappeln. Da möchte ich mal sehen, was Dr. Sander macht. Zugeschlagen habe ich, mit einer leeren Bierflasche zugeschlagen. Und obwohl die Flasche dabei in 1000 Stücke zersprungen ist, hat der Falter weitergebrummt. Nur, dass ihm jetzt ein Flügel gefehlt hat. Und mit einem Flügel, da kann man ja erst recht nicht fliegen. Das müsste sogar ein Falter wissen. Und trotzdem hat er weitergebrummt. Lauter als zuvor. Da habe ich noch einmal zugeschlagen. Mit meinem Regenschirm. So lange, bis der Falter Ruhe gegeben hat. Endlich. Ruhe. Diesen Walter? Ja. Ja, den mochte ich schon, ja. Höflich, manierlich. Einer, der das Leben anzupacken weiß. Ich habe immer geglaubt, er treibt diesem Dolph seine Käferflausen irgendwann mal aus. Und die nackten Frauen an den Wänden gleich mit. Mein Mann? Nein, nein, nein. Nee, der mochte den Walter nicht. Ein Fettsack, hat er immer gesagt. Und ein Hallodri dazu. Aber ich sage Ihnen, lieber ein Hallodri als einer, der sein Leben mit toten Tieren verschläft. Einmal habe ich ihn mitgenommen. Zu den Frauen. Sie wissen schon, einmal nur. Einladung. Ich meine, ich wollte, dass er auch mal was erlebt. Aber damit ist's ja dann auch nichts gewesen. Erzählt hat er. Von seinen Toten, vom Aufschneiden und Rausholen, vom Wiegen und Messen, vom Zunähen und Waschen. So lange, bis keine mehr aufs Zimmer mit ihm wollt. Naja, Geld gespart, vielleicht muss man es so sehen. Aber gegönnt hätte ich es ihm schon. Weil, wenn er nicht aufpasst, dann steigt er irgendwann in die Kiste und hat kein einziges Mal. Ein Mann ohne Namen. Das kommt vor. Dr. Sander nickt mir zu. 3 Messerstiche im Bauch. Die Leber zerschlitzt. Da kann man nicht weiterleben. Da ist es vorbei. Trotzdem hat es gedauert, bis er verblutet ist. Trotzdem, sagt Dr. Sander, hat es gedauert, bis er verblutet ist. Aber vielleicht ist so ein Tod durch Verbluten noch nicht einmal das Schlechteste. Ein bisschen wie Einschlafen. Nur, dass man irgendwann weiß, dass man nicht wieder aufwacht. Ich stelle mir manchmal vor, was man denkt, wenn man merkt, dass es gleich aus ist. Dann kommt die Angst. Wer weiß denn schon, was danach passiert? Vielleicht gibt es ja doch einen Gott und einen Herr Jesus und die lesen dir dann vor, was du alles gesündigt hast. Und dann gibt es Strafe oder Hölle und dagegen ist das Leben ein Spaß gewesen. Vielleicht geht aber auch einfach nur der Rollladen runter und alles ist dunkel. Und man schläft und schläft und es ist ganz still. Schlafen? Ja. Vielleicht ist es einfach nur wie schlafen. Aber wer weiß das schon? Dazu können selbst wir Rechtsmediziner nichts sagen. Die letzten Geheimnisse kennen auch wir nicht. Am liebsten von allen sind mir die Vergifteten. So ein Vergifteter, der sieht ja aus, als ob er gerade eingeschlafen ist. Da ist kein Blut, da ist kein Loch, da fehlt kein halber Mensch. Dr. Sander sagt, so ein Vergiftungstod ist keine schöne Sache. eine Qual, sagt er, ist das. Und ich zucke ein bisschen zusammen, weil mir schon der Gedanke an eine Qual ist. Aber dann denke ich, dass die Qual ja nicht umsonst war, weil der Tote kein Loch im Kopf hat und auch sonst ganz heil geblieben ist. Und wenn die Verwandten kommen, dann sieht der Tote aus wie lebendig, nur dass er schläft. Und keiner muss einen Schrecken bekommen. Nur den, dass er nicht mehr aufwacht. Nie mehr. Und wenn es einmal soweit ist, dass ich bei mir mit dem Sterben nachhelfen muss, dann will auch ich das mit einem Gift tun. Und niemand muss einen Schrecken bekommen, weil mir der halbe Kopf fehlt oder vielleicht sogar der ganze, weil ich mich auf die Schienen gelegt habe und ein Zug darüber gefahren ist. Und da kommen mir die Tränen, weil ich weiß, dass sowieso keiner einen Schrecken kriegt. Egal, wie ich aussehe. Ob mir der Kopf fehlt oder nur ein kleiner Finger. Dabei muss es doch für jeden einen Menschen geben, der einen Schrecken hat. Aber so ist es nicht. Und wenn Dr. Sander sagt, dass es zu jedem Topf einen Deckel gibt, dann hat er keine Ahnung. Dann lügt er. Dann weiß er nicht, was er sagt. Weil so einer, der ein Doktor ist und eine Frau hat, die vor lauter Glück mit sich selbst um die Wette lacht, so einer hat leicht reden. So einer muss sich um den Schrecken keine Sorgen machen. So einer muss einem nichts erzählen. Das sind keine schönen Momente, auch nach 20 Berufsjahren nicht. Aber irgendwer muss ja kommen, um den Toten zu identifizieren. Gott verdammt, wäre ich gern dabei gewesen. Gott verdammt nochmal. Die Ehefrau, der Mann, die Mutter, der Vater, ein enger Freund. Momente, für die Dolf von Anfang an ein ganz feines Gespür hatte. Auch wenn es an diesem Tag vielleicht, wie soll ich sagen, ein wenig über das Normale hinausging. Gesaftet hat er, in die Hose gesaftet. Nur eine Umarmung und er hat in die Hose gesaftet. Plötzlich ist sie da. Eine Frau. So schön, dass es sie gar nicht gibt. Schöner als die Frau von Dr. Sander. Schöner als alle Frauen zusammen, mit denen Walter zur Sache kommt. Sie hat einen Schrecken schon in der Tür, obwohl der Raum ganz leer ist und der Tote noch im Schrank. Ihre Wimpernfarbe läuft ihr über die Backen und ihre blonden Haare sind ein bisschen verwühlt. Die Frau sagt nichts. Stattdessen zittert sie sich die Seele aus dem Leib. Aber was sollte man schon dagegen haben, wenn ein Mensch einen anderen tröstet? Dafür gibt es keine Regeln. Und dass es am Ende diesen kleinen Fleck gab, also angesprochen habe ich ihn darauf nicht. Ich öffne die Tür und ziehe die Bahre heraus. Und als ich das Tuch zur Seite nehme und die Frau ihren Blick vom Boden hebt, um nach oben zu schauen, da hört das Zittern auf. Weil dort, wo der Schrecken grenzenlos ist, da ist nicht einmal mehr Platz für ein Zittern. Sie steht steif wie ein Stock und schaut. Und im selben Moment, als Dr. Sander sie fragt, ob sie vielleicht ein Glas Wasser haben möchte, da fällt sie mir um den Hals. Sie schlingt mir ihre Arme um den Hals und vergräbt ihr Gesicht in meiner Schulter. Und es dauert nicht lange und das alte Zittern ist zurück in ihrem Körper. Und nur damit das Zittern ein bisschen weniger wird, fasse ich mit meinen Armen um ihren Rücken und halte ihn fest, wie ich noch nie einen Rücken festgehalten habe. Und ihre Brüste zittern gegen meine Brust, wie noch nie Brüste gegen meine Brust gezittert haben, so weich, wie ich es noch nicht einmal in meinen Träumen geträumt habe. Von ihrem Hals steigt ein Geruch auf wie das Paradies. Und wie wir da stehen und zittern, da schiebt Dr. Sander eigenhändig die Bahre zurück in den Schrank und lässt mich mit der zitternden Frau allein. Sie krallt sich fester um meinen Hals. Und obwohl ich meine Arme von ihrem Rücken nehme, kleben wir aneinander wie ein Liebespaar in einem Liebesfilm. Aber wir sind kein Liebespaar in einem Liebesfilm. Und wir sind auch sonst nichts. Weil dort hinter der Tür ein Mann liegt und ich habe ihn dort hineingeschoben. Hineingeschoben, nachdem ich mit Dr. Sander sein Herz und sein Gehirn gewogen habe. Sein Gehirn, das jetzt nicht mehr in seinem Kopf, sondern in seinem Bauch steckt. Dort kommt es immer hin und in den Kopf ein Stück Papier. Nur davon erzählen wir den Angehörigen nichts. Aber wer will denn auch schon Einzelheiten wissen? Die Frau heult, dass mir bald schon das Hemd nass ist. Und wie sie auch noch ihr Gesicht nach oben gegen meinen Hals schiebt und ich ihre Haut auf meiner Haut spüre, da kommt plötzlich Leben in mein Gehäng. Und wie ich noch denke, dass da mal jetzt bloß nichts passiert, da fängt es an zu kribbeln und im nächsten Moment ist es auch schon vorbei. Das ist nicht gut, denke ich. Das ist eine Verführung oder eine Unzucht, da geht es gleich in den Gerichtssaal und von dort direkt ins Gefängnis. Das ist nicht gut, denke ich. Und gleich fängt die Frau an zu schreien und dann kommt auch Dr. Sander wieder hereingerannt und sieht, was ich angerichtet habe. Aber anstatt zu schreien, nimmt die Frau ihre Arme von meinem Hals und kramt ein Taschentuch aus ihrer Hosentasche und trocknet sich damit die Tränen. Ihr Zittern hat aufgehört. Nur die Schmiererei auf ihren Backen ist noch schlimmer geworden. Sie sind nett, sagt sie. Danke. Dann dreht sie sich um und geht. Und als Dr. Sander kurz darauf noch einmal auftaucht, da sagt er: Dolf, eines muss man Ihnen lassen. Aufs Trösten verstehen Sie sich. Hut ab. Und zu meiner nassen Hose sagt er nichts. Nein, wie gesagt, angesprochen habe ich ihn nicht darauf. Warum auch? Und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die Frau überhaupt etwas davon mitbekommen hat. Sie hat ja gerade ihren Freund identifiziert. Da bleibt nicht viel Platz für anderes. Also eigentlich für gar nichts. Nein, da ist kein Platz. Ihren Namen hat er aus der Zeitung gehabt. Todesanzeige. Kauft ja sonst sowas nicht, aber auf einmal schon. 3 Tage lang Zeitung und immer nur die Todesanzeigen. Kein Sport, kein Wetter, nur die Todesanzeigen. Ich glaube, er hat schon selbst nicht mehr daran geglaubt, aber dann hat er ihn gefunden, diesen Mike, sowieso. Mike, ein Mann ohne Gleichen, 35 Jahre, herausgerissen aus einem blühenden Leben. Wer ihn gekannt hat, wird ihn nicht vergessen. Und auch ihr Name steht da. Ihre zuallererst, Nathalie. Nathalie de Bruyn. Und dass sie traurig ist bis in alle Zeit. Ja, aber wer weiß das schon? Wer will das sagen? Das ist doch eine Frage des Trostes. Da muss man nicht daran zweifeln. Gar nicht daran zweifeln. Und wo ein Trost ist, da ist alles doch nur noch halb so schlimm. Na klar, habe ich ihm gesagt, dass er sich ranschmeißen soll. Warum auch nicht? Toter Freund hin oder her. Man muss den Braten essen, solange er noch heiß ist. Ja, natürlich gibt sowas eine Abfuhr. Für einen wie Dolf, aber versuchen, ne? Immer, immer. Habe ihm sogar die Adresse besorgt. Klingeln, fragen, Abfuhr kriegen, aber wenigstens versuchen. Ich schaue mir meine Tiere an. Ein Kasten mit Käfern, einer mit Schmetterlingen und einer mit Hüpfern und was es sonst noch gibt. Am liebsten von allen sind mir die Schmetterlinge. Und am liebsten von den Schmetterlingen ist mir das Pfauenauge. Das habe ich in die Mitte gepiekt und die anderen im Kreis drumherum. So ist das Pfauenauge der König und die anderen sind seine Diener. Am liebsten würde ich es ein bisschen streicheln. Aber das darf man ja nicht, weil das Pfauenauge sonst auseinanderbricht. Und dann ist es mit dem König vorbei. Sowieso hat ein Flügel schon einen kleinen Riss und mit so einem Riss muss man ja noch vorsichtiger sein. Nein, nee. Also rausgeschmissen würde ich das nicht nennen. Es gab da einfach diesen kleinen Gewinn im Lotto. Naja, um ehrlich zu sein, so klein war der gar nicht. 5 Richtige mit Zusatzzahl, das bringt schon was ein. Aber ich muss doch jetzt nicht sagen, wie viel, oder? Für Natalie werde ich ein neues fangen. Ich werde auf die Wiese gehen und so lange umherstreifen, bis mir das schönste Pfauenauge der Welt ins Netz gegangen ist. Und dann kommt es ins Glas. Zur Sicherheit werde ich ein paar Tropfen mehr hineintun. Ein paar Minuten nur, dann ist der Schmetterling friedlich eingeschlafen. So friedlich, als ob er weiß, für wen er da gestorben ist. Und dass es sich lohnt, für jemand wie Natalie zu sterben, das wird auch ein Schmetterling verstehen. Später werde ich ihn aufs Brett spannen und ganz vorsichtig ausrichten. Dann muss er nur noch trocknen. Zum Schluss setze ich ihn auf Samt. Also jedenfalls muss ich jetzt nicht mehr vermieten. Wobei, einen Vertrag hat er ja sowieso nie gehabt. Also streng genommen habe ich eigentlich gar nicht vermietet. Und das bisschen Gehalt, das er bezahlt hat, war ja gerade so viel, dass es die Unkosten... Also nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, ich hätte irgendwie... Also... Der Samt ist rot. So rot, wie ein Samt nur rot sein kann. Und weich, weich, er geht nicht. Ich lege ihn auf meinen Bauch. Und wenn ich mit der Hand darüber streichle, dann ist es, wie wenn ich über Natalies Bauch streichle. Und wenn ich meine Arme um meinen Körper lege, dann ist es, wie wenn ich meine Arme um ihren Körper lege. Und wenn meine Lippen den roten Samt küssen, dann ist es, wie wenn ich ihre Lippen küsse. So wie ich noch nie einer Frau ihre Lippen geküsst habe. Außer einmal. Aber das ist keine schöne Geschichte. Das hat einen Ärger mit Dr. Sander gegeben, wie es noch nie einen Ärger gegeben hat. Einen roten Kopf hat er gehabt und gebrüllt zum Tode aufwecken. Dabei haben meine Lippen ihren Mund nur einen kurzen Augenblick berührt. Eine 100.000stel Sekunde vielleicht. Nicht mehr. Und eine 100.000stel Sekunde, das ist ja gar kein richtiger Kuss. Das ist ja nichts, worüber man einen roten Kopf kriegen muss und brüllen zum Tode aufwecken. Eine 100.000stel Sekunde, das ist ja, als ob es das gar nicht gegeben hat. Und am nächsten Tag hat Dr. Sander auch gesagt, dass wir das ganz schnell wieder vergessen sollen. Kein Wort mehr darüber, hat er gesagt. Und dass ich das nur nicht noch einmal machen soll, weil er sonst für nichts garantieren kann. Aber so etwas kommt ganz bestimmt nicht mehr vor. Wer will denn schon eine Tote küssen? Schon gleich, wenn es eine Natalie gibt mit Lippen so weich wie Samt. Wie roter Samt. Ein ganzer Meter, darunter hat die Stoffverkäuferin gesagt, geht es nicht. Aber was ist schon ein Meter? 2 hätte ich kaufen sollen und nochmal 2, zum Draufliegen und zum Zudecken. Dann wäre Natalie überall und ich könnte sie spüren, so wie ich noch nie eine Frau gespürt habe. Sie auf mir und ich auf ihr und alles zur gleichen Zeit. Wohnst du erstmal bei mir? Habe ich gesagt. Wohnst du bei mir? Muss ja nicht für die Ewigkeit sein, aber ein paar Tage geht schon. Ja klar, ist nicht schön, so ein Rausschmiss. Wobei, verstehen kann ich die schon, diese, weiß gar nicht, wie die heißt. Nein, davon hat er nichts erzählt. Aber warum auch? Ich habe zu dem Zeitpunkt ja ohnehin nicht gewusst, wo und wie er lebt. Ich bin kein Idiot. Ich bin kein Idiot. Wer das sagt, lügt. Wer das sagt, lügt. Wer das sagt, lügt. Aber irgendwie, ich meine, also zweimal rausfliegen in einer Woche, also da gehört schon was dazu. Ja, da muss man schon, also irgendwie nicht. Also. Ja, sicher, vielleicht war das eine Überreaktion. Ich habe mich das seitdem immer wieder gefragt. Aber wer meinen Kindern Angst macht, mit dem kann ich einfach nicht mehr zusammenarbeiten. Ich meine, gibt es nicht Wiesen genug, um diese dämlichen Flattermänner zu fangen? Muss er da mit seinem Netz unbedingt im Garten von seinem Chef rumwedeln? Wahrscheinlich ist er tatsächlich nur unterwegs gewesen, um Schmetterlinge zu fangen. So wie er gesagt hat. Und ist einfach zufällig an meinem Haus vorbeigekommen. Aber wie er da auf einmal hinter der Hecke stand und so komisch zwischen den Zweigen in den Garten gelinst hat. Also da haben nicht nur die Kinder einen Schreck bekommen. Sogar meine Frau hat geschrien. Und nur weil ich ihn gleich erkannt habe, bin ich selbst einigermaßen ruhig geblieben. Nicht mehr erwünscht. Ja, kann gut sein, dass ich es so gesagt habe. Und wenn ich darüber nachdenke, würde ich sagen, das trifft es eigentlich ganz gut. Am nächsten Tag ist er aufgestanden und zur Arbeit. Ganz normal, trotz Rausschmiss. Hat erzählt, wie er unten auf der Straße gestanden und hoch zum Fenster geschaut hat. Also da, wo er sonst mit diesem Dr. Sander an den Toten rumgeschnippelt hat. Jeder macht einmal einen Fehler. Ein Missverständnis. Nur ein Missverständnis, Dolph. Kommen Sie doch hoch. Natürlich dürfen Sie weiter für mich. Also das ist doch keine Frage. Aber beeilen Sie sich, Sie wissen ja, wie viel Arbeit wir haben. Ja, nichts von alledem. Hab ich ihm gleich gesagt. Kannst du vergessen, habe ich gesagt. So ein Doktor hat seine Grundsätze. Da musst du erst gar nicht auf den Knien angerutscht kommen. Meine Toten sind auch Ihre Toten, Dolph, das wissen Sie doch. Und meine Kinder, also, das ist ja nur ein kurzer Schreck gewesen, ein ganz kurzer Schreck. Heute früh haben sie schon wieder gelacht, beide. Und wie ich da noch stehe und nach oben zum Fenster schaue, da habe ich auf einmal eine Stimme an meinem Ohr. Und wie ich mich umdrehe, habe ich schon einen Umschlag in der Hand und sehe in ein Lächeln, schöner als alles in der Welt. Bitte, sagt die Stimme, können Sie das für mich abgeben? Ich möchte da nicht noch einmal hoch. Und bevor ich etwas antworten kann, sagt die Stimme, danke. Und dreht sich um und ist auch schon wieder verschwunden. Und das Einzige, was bleibt, ist der Umschlag in meiner Hand. Rotes Papier. So rot wie der Samt, den ich für sie gekauft habe. Und darauf mit blauer Schnörkelschrift für den kleinen Doktor. Ich lese es immer und immer wieder, solange bis es keinen Zweifel mehr gibt. Und als ich den Brief aufreiße, da ist mir, als hätte ich noch immer ihre Stimme am Ohr. Danke für Ihren Trost, steht da. Und über alles andere müssen wir nicht reden. Ihre Nathalie de Bruyn. Schlachtplan? Ja, kann schon sein, ja, habe ich gesagt. Aber dass ich meine, das sagt man doch so, also Schlachtplan. Ohne weiß so einer doch gar nicht, was zu tun ist. Ihre Nathalie de Bruyn. Punkt 1, auflauern. Punkt 2, anschleichen. Punkt 3, ansprechen. Punkt 4, abschießen. So ungefähr. Hab ihm alles aufgeschrieben und in die Hosentasche gesteckt. Damit er immer nachlesen kann, was als nächstes kommt, nicht? Aber geholfen, nee. Geholfen hat's auch nicht. Punkt 1 und Schluss. Ich sitze und warte. Schräg gegenüber von Nathalies Haus. Ich sitze und warte, aber Nathalie taucht nicht auf. Nicht auf der Straße und auch nicht hinter einem der Fenster. Dabei weiß ich nicht einmal, in welchem Stockwerk sie wohnt. Einmal ein Vorhang, der sich bewegt. Ganz oben, gleich unterm Dach. Ich springe auf. Dass sich das Fenster öffnet, bleibt mir das Herz stehen. Auf der Stelle bleibt mir das Herz stehen. Aber schon im nächsten Augenblick schiebt sich ein dicker Mann über die Fensterkante. Dicker noch als Walter. Und wie ich mich zurück auf meinen Hocker setze, da schnipst er eine Zigarette aus dem Fenster und schaut ihr nach, wie sie runter auf den Gehweg fliegt. Und weiter ist nichts. Hat schon ein bisschen komisch ausgesehen, wie er da gesessen hat, auf seinem Campinghocker. Wie wenn er auf den Bus gewartet hätte. Hat er ja nicht, wusste ich ja. Aber wie ich am Abend gekommen bin und ihn hab sitzen sehen. Also, wenn ich ihn nicht gekannt hätte, ich hätte es gedacht. Sie ist weg. Natalie ist weg. Und wo keine Natalie ist, da ist auch kein Trost. Und wo kein Trost ist, da ist doch sonst nichts. Ach Quatsch, weg, habe ich zu ihm gesagt. Musst halt auch mal rübergehen und gucken. Das habe ich dann gemacht. Also für ihn, für Dolf. Rüber, Klingelschilder abgesucht, geklingelt, keiner aufgemacht, woanders geklingelt, hoch, mit der Nachbarin gesprochen und wieder runter und raus. 2 Minuten, habe ich zu Dolf gesagt. 2 Minuten und ich weiß mehr als du an einem ganzen Tag. Walter. Manchmal lacht er über mich. Aber wo wir doch Freunde sind, will ich ihm das nicht übel nehmen. Eben, dass sie diesen Typ eigentlich gar nicht lange gekannt hat, dass sie für eine Kosmetikfirma arbeitet und freitags frei hat und gerne Kaffee im Bolero trinkt. 2 Minuten. Und dass jetzt er dran ist und dass ich ihm ja nicht noch Händchen halten kann, wenn er bei ihr anklopft. Vielleicht ist es ja sogar ein Glück, dass Dr. Sander mich rausgeschmissen hat. So habe ich mehr Zeit für Natalie. Am Vormittag kann ich ein Pfauenauge fangen gehen und am Nachmittag warte ich im Bolero auf sie. Aber wie ich auf der Wiese bin, da ist die Luft still wie in einer Kirche. Einmal ein Plattbauch, ein großes Exemplar mit schönen gelben Flecken am Hinterleib. Aber wo das Pfauenauge ein König ist, da ist der Plattbauch ein Untertan. Nicht mehr als ein Untertan. Und so ein Untertan, den kann man vielleicht einer Mitch schenken, aber nicht einer Natalie. Ganz bestimmt nicht einer Natalie. Hat ja dann diesen Brief geschrieben. Aber wozu? Wer zur Sache kommen will, kommt zur Sache und sülzt nicht rum. Ein Brief? Wozu? Der Name. Mit dem Namen fängt alles an. Der Name ist das Allerwichtigste. Wenn man beim Namen etwas falsch macht, kann man das gar nicht mehr gut machen. Noch nicht einmal, wenn man die besten Sätze der Welt hat. Sülzen ist für Muschis. Ich schreibe Guten Tag, Frau de Brün. Aber bevor ich noch ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt habe, habe ich es schon wieder durchgestrichen. Ehrlich? Weiß nicht mal, ob er ihn eingeschmissen hat. Vielleicht. Hallo. Hallo, Natalie. Aber hallo, sage ich zu Walter. Hallo, Walter, sage ich. Oder Walter sagt Hallo, Dolf. Und dass ich zu Natalie dasselbe sage wie zu Walter, also, das ist ganz bestimmt keine gute Idee. Und wie ich auch mein zweites Blatt zerknüllt habe, fällt mein Blick auf Natalies Brief vor mir auf dem Tisch. Für den kleinen Doktor. Danke für Ihren Trost. Ihre Natalie de Bruin. Ihre Natalie de Bruin. Und da weiß ich es. Durchaus, ja. Ich wollte die Kündigung irgendwann wieder zurücknehmen. Aber wie soll man einen Menschen finden, von dem man nicht weiß, wo er wohnt? Meine Natalie de Bruin. Ich habe ein Geschenk für Sie. Es ist noch nicht ganz fertig, aber wenn es fertig ist, wird es sehr, sehr schön sein. Wenn ich Sie sehe, sind Sie wie eine Betäubung für mich. Dann möchte ich am liebsten gar nicht mehr aufwachen. Oder nur, wenn Sie noch da sind. Viele Grüße. Ihr kleiner Doktor. Ich glaube, er ist zu diesem Freund gegangen, dem Walter. So hat er erst mal wieder ein Dach über dem Kopf gehabt. Den Absender lasse ich frei. Der Brief soll ja eine Überraschung sein. Und wenn Nathalie schon vor dem Aufreißen weiß, von wem er ist, dann ist die Überraschung ja nur noch die Hälfte wert. Drinnen, ja, klein, ganz klein am Rand, meinen Namen und Walters Straße und seine Hausnummer auch. Und dahinter in Klammern dreimal klingeln. Nein, nein, wo der wohnt, weiß ich nicht. Hab ich nie gewusst. Dreimal klingeln, damit ich gleich zur Tür rennen kann. Damit ich gleich weiß, dass sie es ist. Irgendwie hat ihn die Stadt verschluckt. Nathalie kommt nicht. Ich warte den ganzen Tag, aber es klingelt kein einziges Mal. Und wie ich so warte, nehme ich mein Pfauenauge und lege es auf den Rücken. Ich habe alles zu Walter mitgenommen, die Kästen, die Lupe und was man sonst so braucht. Vorsichtig schiebe ich den Riss im Flügel zusammen und tropfe ein bisschen Kleber drauf. Dann verstreiche ich ihn mit einem Pinselchen. Im Baumarkt habe ich ein kleines Stück Holz gekauft und dann den roten Samt drum gewickelt. Ich pieke das Pfauenauge mit einer Nadel fest, aber wenn man nicht so genau hinschaut, dann sieht es aus, als ob das Pfauenauge sitzt. Der König auf seinem roten Thron. Mein Geschenk in der Hand werde ich vor ihrer Tür stehen und es ihr hinhalten. Dann lächelt sie und hat eine Überraschung und einen Trost dazu. Wir setzen uns aufs Sofa und Nathalie sagt, dass sie gerne den ganzen Sommer mit mir verbringen will. Und den Winter auch. In einer Hütte hoch in den Bergen. Sie kennt da was. Ganz einsam. Wie geschaffen für uns zwei. Dort legen wir uns nebeneinander in den Schnee. Die Flocken fallen vom Himmel und bleiben auf unseren Haaren und unseren Nasen liegen. Und einmal öffnet Nathalie den Mund und fängt ein paar mit der Zunge auf. Bist du glücklich? Frage ich sie dann. Und Nathalie lächelt. Und sagt, ja, ich bin glücklich. Hatte ja ihre Adresse. Nun, wo er doch immer so, ich meine, also irgendwas habe ich gedacht, wird er schon dran sein an der. Ja, ist ja auch. Nicht? Also, ja, und traurig ist sie gar nicht gewesen. Mein Brief liegt im Abfalleimer. Gleich oben auf. An der Bushaltestelle, gegenüber von ihrem Haus. 1000 Schnipsel. Und jeder so klein, dass man immer nur ein Wort lesen kann. Geschenk und Nathalie und schön. Und eine halbe Betäubung. Und wie ich da stehe und die Schnipsel lese, habe ich wieder eine Betäubung. Eine halbe oder eine ganze. Und dass ein zerrissener Brief 1000 Gründe haben kann, ist ja auch kein Trost. Irgendwo quietscht ein Auto und ich schaue auf. Aber wohin ich auch sehe, ich bin allein. Ja, gut, vielleicht hätte ich nicht zu Hause. Wo doch er, also Dolf. Ja, stimmt schon. Zu Hause, dann hier ist nicht. Ne? Wie soll man schlafen? Wie soll man schlafen mit so einem Brief im Kopf? Nebenan bei Walter stöhnt und quietscht es, als wenn gleich das Bett zusammenbricht. Ich halte mir die Ohren zu, aber hören tue ich es trotzdem. Als ich ihn auf dem Flur sehe, ist es draußen schon hell. Er strahlt über das ganze Gesicht. In der Hand hält er ein Blumenkleid. Er schnüffelt daran und klopft an die Badezimmertür. Und als sie aufgeht, da kommt ein Arm heraus und nimmt das Kleid. Danke, sagt eine Frauenstimme. Du bist nett. Und wie ich noch überlege, wo ich diesen Satz schon einmal gehört habe, da kommt die Frau auch schon aus dem Badezimmer herausgeflogen. Ihre blonden Haare sind ein bisschen verwühlt. Und trotzdem ist sie schön. Schöner als alles, was es gibt. Nathalie sieht mich an. Vom Kopf bis zu den Zehen. Ich höre auf zu atmen. Auf der Stelle höre ich auf zu atmen. Mein Blut fließt nicht mehr. So, sagt Walter, bleibt es wenigstens in der Familie. Dann lacht er ein bisschen, aber das höre ich schon fast nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich auf die Straße komme, aber irgendwann bin ich draußen. Und wie ich an mir runterschaue, da habe ich sogar ein Hemd und eine Hose an. Und nur die Schnürsenkel von meinen Schuhen sind auf. Aber das ist ja nicht der Rede wert. Dolf, ob er... Was soll ich sagen? Grundsätzlich halte ich jeden Menschen dazu für fähig. Mich, sie, Dolf, ja, natürlich, auch ihn. Nathalie lächelt. Sie liegt auf dem Rücken und lächelt. Ich knie neben ihr. Sie schläft. Sie hat mich erkannt, sofort erkannt, gleich an der Tür. Ich habe es an ihren Augen gesehen. Geleuchtet haben die, geleuchtet. Und dann haben sie einen Schrecken gekriegt. Kurz, ganz kurz nur. Und dann war der Schrecken auch schon wieder vorbei. Gerade so wie bei einem Falter oder einem Käfer. Nur, dass ich schon ein paar Tropfen mehr genommen habe. Jetzt ist die Flasche leer. Ich habe Nathalie ein Kissen unter den Kopf gelegt. So hat sie es ein bisschen gemütlich. Ich schenke ihr das Pfauenauge. Ich nehme es von seinem Thron und lege es in ihre Hand. Dann mache ich eine kleine Verbeugung vor ihr und vor dem König. Es klingelt, plötzlich klingelt es an der Tür. Ich schaue zu Nathalie, sie lächelt. Sie ist glücklich, so wie ich, für eine Sekunde. Ich stehe auf, ich gehe ins Schlafzimmer, ich öffne die Balkontür. Hinter mir klopft es und klingelt und ruft. Aber das höre ich schon fast nicht mehr. Wissen Sie, einmal hat er mich gefragt, warum ich eine Frau habe und er nicht. Ich glaube, er hat lange mit sich gerungen, ob er mich das fragen kann. Und natürlich habe ich innerlich geschmunzelt. Aber was hätte ich ihm darauf antworten sollen? Ich habe einfach Glück gehabt, habe ich schließlich gesagt. Und dass das Glück zu ihm schon auch noch kommen wird. Weil es zu jedem irgendwann einmal kommt. Und er hat gelächelt und gefragt, ob ich das wirklich denke. Und ich habe gesagt, ja, Dolf, das denke ich, ganz bestimmt. Irgendwann. Nur Geduld. Und ich glaube, seitdem hat er darauf gewartet. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag. Tod ist tot. Da gibt es keine Wunder. Da schlägt kein Herz mehr. Und ohne ein Herz, da ist es auch mit dem Träumen vorbei. Und wenn es mit dem Träumen vorbei ist, dann kann man nur noch hoffen, dass es vielleicht doch einen Himmel gibt. Aber was, wenn es den Himmel nicht gibt und nur ein schwarzes Loch, in das man hineinfällt und fällt und fällt ein Leben lang. Ich möchte sie sehen. Ich möchte Nathalie sehen. Ich taste in meiner Hosentasche nach dem Schlüssel. Ein Glück, dass ich ihn nicht zurückgegeben habe. Ich muss mich beeilen. Wenn Dr. Sander erst einmal losschneidet, dann ist ja nichts mehr an seinem Platz. Und Nathalie hat einen Reißverschluss vom Hals bis über den Bauchnabel. Ich muss los, ich darf keine Zeit verlieren. Vielleicht kann ich Natalie mitnehmen. Ich nehme sie auf den Arm. Und dann trage ich sie hinaus auf die Wiese. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ein Toter ist zerbrechlich wie ein Mensch. Auf der Wiese grabe ich Natalie ein Grab und lege sie hinein. Da kann sie schlafen. Ohne dass jemand sie stört. Ohne dass ihr ein Dr. Sander den Bauch aufschneidet. Und über ihr nichts als Gras und Blumen. Ein Leben lang. Ein Leben lang. Ein kurzes Leben. Ein kurzes Leben lang. Ich bin kein Idiot. Wer das sagt, lügt. Trotzdem ein feiner Kerl. Ein feiner Kerl. Ich zittere. Ich zittere, wie ich in meinem ganzen Leben noch nie gezittert habe. Es ist dunkel, aber ein bisschen Morgenlicht fällt schon durch die Fenster. Genug, dass man die Tische sehen kann und vor allem den einen, den, der mit einem Tuch alles unter sich begräbt. Vielleicht ist Natalie gar nicht tot. Ich sehe, wie sich das Tuch über ihrem Bauch auf und ab bewegt. Sie atmet. Natalie atmet. Ich fasse nach dem Tuch. Dort, wo ihr Kopf liegt. Vorsichtig, ganz vorsichtig ziehe ich es zurück. Da liegt sie. Natalie. Natalie. Und mit einem Schlag, von einer Sekunde auf die andere, da hört das Zittern auf, weil dort, wo der Schrecken grenzenlos ist, da ist nicht einmal mehr Platz für ein Zittern. Ich bin zu spät. Alles ist zu spät. Dr. Sander hat seine Arbeit längst getan. Er hat Natalie von oben bis unten aufgeschnitten und alles aus ihr herausgeholt. Herausgeholt und wieder hineingesteckt. Ich möchte sie berühren. Ihren Bauch, ihre Brüste, ihre Beine. Aber ich sehe nur den Reißverschluss, der ihren Bauch zerreißt. Mittendurch. Mitten in zwei. Und nichts, gar nichts, was daraus wieder einen Menschen macht. Ich habe mich neben Natalie gelegt. Ich habe mich ausgezogen und neben Natalie auf den Tisch gelegt. Wie Mann und Frau liegen wir. Wir haben die Nacht miteinander verbracht. Und jetzt warten wir auf den Morgen. Ich fasse sie bei der Hand. Unsere Arme schmiegen sich aneinander. Wir liegen auf dem Rücken und schauen gemeinsam in den Himmel. Ein paar Sterne hat die Dämmerung übrig gelassen. Nicht viele. Nur die ganz hellen leuchten noch. Minuten. Dann ist es auch damit vorbei. Die Umarmung. Hörspiel von Martin Gülich nach seinem gleichnamigen Roman. Es sprachen Dolf Boris Konietzny, Dr. Sander Wilhelm Eilers, Walter Robert Galinowski, Mitch Charlotte Schwab. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Renate Tiffert. Regie Felicitas Ott. Produktion Südwestrundfunk 2014. Dramaturgie Uta Maria Heim.